Herr Bude, das Thema soziale Ungleichheit hat in letzter Zeit wieder verstärkt Konjunktur. Wir interessieren uns für die verschiedenen Schichten innerhalb der Gesellschaft. Wir interessieren uns für die Unterschicht. Wir schauen auf die Mittelschicht. Ist sie bedroht? Ist sie vom Abstieg bedroht? Und wir fragen uns, wie denn die Reichen, die jetzt durch die Wirtschaftskrise auch wieder etwas in den Fokus gerückt sind, ihre Verantwortung für das Gemeinwesen wahrnehmen. Wie kam es denn zu dieser Umstellung der öffentlichen Wahrnehmung für das Thema soziale Ungleichheit, das, wenn ich es richtig sehe, früher keine so wichtige Rolle gespielt hat in der vielleicht etwas saturierten Bundesrepublik? Ich glaube, der wichtige Impuls für das Öffentlichkeitwerden der Frage war eigentlich, dass es nicht so sehr um soziale Ungleichheit geht, sondern um soziale Spaltung. Man kann fast einen Augenblick identifizieren, wo das Thema in die Öffentlichkeit gekommen ist. Das war der erste große Auftritt eines SPD-Vorsitzenden, an den man sich heute schon gar nicht mehr gerne erinnert, aus Rheinland-Pfalz mit dem Bart. Der gab dem Stern ein Interview und sagte, wir haben eine Unterschicht in Deutschland. Und zwar nicht eine Unterschicht, die dadurch charakterisiert ist, dass es der materiell schlechter geht als der Mittelschicht, sondern die dadurch charakterisiert ist, und das ist das, was Kurt Beck als Aufsteiger damals umtrieb, die es aufgegeben hat, mitzukommen, aufgegeben hat, sozialen Aufstieg zu wollen. Und das ist ein Thema, das seitdem aus der öffentlichen Debatte nicht mehr wegzukriegen ist. Nämlich, dass wir es nicht nur mit der Ungleichheit von Lebenschancen in unserer Gesellschaft zu tun haben, sondern mit einer Spaltung zwischen einer Gesellschaft von denen, die sich berücksichtigt fühlen, die noch etwas vorhaben, die sich ihrer Position sicher sind, und einer Gruppe, die von der panischen Frage beherrscht ist, ob sie überhaupt noch dazugehören, ob sie nicht schon längst den Anschluss gegeben haben oder sogar es schon aufgegeben haben, den Anschluss noch weiter zu suchen. Das heißt, das Dramatische des Themas für die Gegenwartsauffassung rührt daher, dass es eine Spaltungslinie durch die Gesellschaft gibt, deren Ursprünge relativ unklar sind, weil für viele Leute doch deutlich ist, dass es auch in einer Position, wo man noch vor 20 Jahren sagen konnte, bei mir kann nichts passieren, dass es da passieren kann, dass man auf eine glitschige Bahn gerät und möglicherweise im sozialen Aus landet. Denken Sie nur mal an durchaus Schicksale von Apothekern, die Sie heute studieren können. Sie haben eine Apotheke und machen bestimmte Dinge falsch, die Veränderung der Wettbewerbssituation im Apothekenmarkt, und Sie stehen plötzlich mit 600.000 Euro Schulden da und wissen nicht ein noch aus, wie sie das bewältigen sollen. Das war noch vor 20 Jahren völlig undenkbar. Oder ein Arzt, der deutliche Einkommenseinbußen hinnehmen muss und auch, wenn er sich falsch wählt, eine falsche Politik für seine Praxis macht, auch in eine Situation hineinmanövrieren kann, wo es ihm ziemlich schlecht gehen kann. Das heißt, wir haben innerhalb der Ungleichheitskonstellation unserer Gesellschaft eine Dynamik zu konstatieren zwischen denen, die wissen, was gefragt ist, die mit dem Takt der gesellschaftlichen Entwicklung mitgehen, ihre Chancen mehren sogar dadurch, dass sie mit dem Takt der gesellschaftlichen Entwicklung mitgehen, und denjenigen, die aus dem Takt geraten sind und plötzlich zurückbleiben, als eine bedauernswerte Population, die eben nicht verstanden hat, worum es geht. Nun könnte man aber sagen, diejenigen, die zurückbleiben, die gab es immer schon in dieser Gesellschaft, also jedenfalls in einer Gesellschaft, die kapitalistisch oder marktwirtschaftlich organisiert ist. Es waren diejenigen, die Arbeit verloren haben, und es waren Unternehmer, Sie haben jetzt den Apotheker genannt, die sich geirrt haben, die also das Unternehmerrisiko in dem negativen Sinn tragen mussten und mit einem bankrotten Betrieb auf einmal dastanden. Ich sage es deshalb, um noch klarer zu machen, was denn mit dem Begriff der Ausgeschlossenen bei Ihnen gemeint ist. Was ist das Neue daran? Das Neue daran ist eine Veränderung der Perspektive, um auf soziale Ungleichheit zu schauen, dass man nicht nur das Oben und Unten im Auge hat, was nach wie vor eine große Rolle spielt, sondern der Begriff der sozialen Exklusion, um den es hier geht, der hat die Konstellation von drinnen und draußen im Blick. Es gibt immer auch die Dimension des sozialen Wandels, die einen zurückfallen lässt und einen zu den Avantgardisten zählen lässt. Aber was ist da neu? Also die Arbeitslosigkeit hat immer schon zu Ausschluss auch geführt. Richtig. Wir haben vier Bedingungen, die man relativ gut identifizieren kann, die für eine Verschärfung dieser Dynamik verantwortlich sind. Der erste Zusammenhang ist der, dass wir an den Arten der Arbeitsteilung eine grundsätzliche Veränderung konstatieren können. Nämlich, dass insbesondere die industriellen Arbeitsplätze, besonders die Arbeitsplätze in der Hochproduktivökonomie für den Export, also ich denke an den Maschinenbau, ich denke an die Medizintechnik, in gewisser Weise auch an den Automobilbau, dass dort die Anforderungen für diese Arbeitsplätze immer höher werden und sie heute, selbst wenn sie auf dem Bau arbeiten wollen, bei Hochtief, müssen sie einen Begriff für die informationelle Durchorganisierung der Arbeitsvollzüge haben. Denn Hochtief wirbt damit, dass sie Konzepte verkaufen und nicht Manpower. Das heißt, dasjenige wie beispielsweise die Industrie, die dreckige Arbeit auf dem Bau, die schwierige Arbeit im Sinterwerk, das sind heute alles Hochproduktivitätsprofile mit hohen Anforderungen für die Beschäftigten. Und wir haben eine Spaltung des Arbeitsmarktes insofern zu konstatieren, als die Proletarisierung jetzt nicht mehr im Bereich der Industriearbeit passiert, sondern im Dienstleistungsbereich. Dort entstehen auch immer mehr Arbeitsplätze, die man durch Prekarität charakterisieren kann, das heißt mit instabilen Vertragsverhältnissen, also befristet, mit geringer Bezahlung, mit sehr geringen Qualifikationsausstattungen und trotzdem hohe Anforderungen haben, um überhaupt über die Runden zu kommen. Und wir haben so etwas wie eine Art von Arbeiteraristokratie in den industriellen Arbeitsplätzen und ein Dienstleistungsproletariat auf der anderen Seite. Und das macht sich jetzt so geltend, und das war ein interessanter Punkt, den ich in Interviews herausgefunden habe. Ich habe eine Reihe von Interviews mit diesen Vertretern der Hochproduktivitätsökonomien, beispielsweise in Baden-Württemberg, geführt, also die aus diesen langweiligen Weltmarktführern kommen. Und habe gefragt, sagen Sie, was ist Ihr Hauptproblem? Und dann sagen die, Manpower ist unser Hauptproblem. Wir haben nicht mehr die Arbeitskräfte, die Facharbeitermärkte sind leergefegt. Wir brauchen junge Leute, die für unsere anspruchsvollen Arbeitskräfte überhaupt geeignet sind. Verstehe ich das richtig? Ihr Punkt ist, für diese einfachen Tätigkeiten, für die früher eine einfacher strukturierte Industriegesellschaft noch Bedarf hatte, die werden immer weniger nachgefragt, während qualifizierte Arbeitsplätze eben Bildung voraussetzen und deshalb diejenigen aus dem Prozess leichter herausfallen, die ungebildet sind. So ist es. Die Dienstleistungsjobs werden vermehrt nachgefragt, aber sie sind Jobs, die übrig bleiben. Also wenn Sie quasi nicht mehr in der Lage sind, Mechatroniker zu werden, dann bleibt Ihnen eigentlich nur noch ein Job in der Altenpflege. Ich übertreibe. Und dann sagen natürlich eine bestimmte Sorte von Jugendlichen mit hohem Ehrgefühl, ich, alte Leute im Rollstuhl durch die Gegend fahren, wo ich eigentlich davon träume, Autos zu reparieren, ich denke doch gar nicht daran. Und dann gibt es für die wirklich ein Problem. Wo bleiben die eigentlich mit ihren Vorstellungen von persönlicher Größe? Das ist immer eine der interessanten Fragen für einen Soziologen. Was für Vorstellungen von Größe haben eigentlich die Leute? Und wenn sie mit ihrer Vorstellung von Größe einen solchen Schiffbruch erleiden, als ein männlicher Jugendliche ohne Hauptschulabschluss oder mit einem schlechten Hauptschulabschluss, und sie gleichzeitig es nicht mit ihrer Ehre vereinbaren können, alte Leute auf dem Rollstuhl durch die Gegend zu schieben, dann kommen sie natürlich nur auf doofe Gedanken. Und das ist eines der Probleme, wo wir einen Mechanismus sozialer Exklusion studieren können, bei den intern ausgegrenzten Jugendlichen, die schon in den Hauptschulen als ein problematisches Klientel auffallen, den Hauptschullehrerinnen und Hauptschullehrern auffallen als eine Gruppe ausbildungsmüder Jugendlicher, die im Grunde schon von vornherein den Traum einer spektakulären Lebensführung haben, die, wo sie sagen, nein, das ist überhaupt gar nicht mehr durch formale Bildungsabschlüsse zu erreichen, sondern das setzt eigentlich voraus eine gewisse Fähigkeit, sich in der Halbkriminalität zu orientieren und im Grunde mehr oder minder vom System der erweiterten Drogenökonomie träumen, um da ihre Vorstellung von spektakulärer Lebensführung durchzusetzen. Damit sind wir auch schon bei einem zweiten Punkt, der außerordentlich wichtig ist, warum sich an der Ungleichheit unserer Gesellschaft etwas grundsätzlich geändert hat zu den 50er und 60er Jahren. Wir können nicht mehr davon ausgehen, dass wir jemals wieder in einem ethnisch homogenen Milieu leben werden, in der deutschen Gesellschaft. Das heißt, die Gesellschaft hat sich durch Migration sehr deutlich verändert. Nur ein Beispiel. Schon in 5, 6 Jahren wird mehr als die Hälfte aller Kinder in Schulen der Großstädte einen Migrationshintergrund haben. Das ist gar nicht mehr zu ändern. Und es ist im Prinzip kein großes Problem für die Mehrheit von Leuten, die ansässig geworden sind mit Migrationshintergrund in unserem Land. Denn die Mehrheit der Arbeitsmigranten in die Bundesrepublik sind Migrationsgewinner. Vor allen Dingen, was die Arbeitsmärkte betrifft. Gleichzeitig, und das ist jetzt das Problem, haben sie aber eine Gruppe von Migrationsverlierern hervorgebracht. Und die Migrationsverlierer sind deshalb in einer außerordentlich verzweifelten Lage, weil sie sowohl von ihrer Migrationspopulation wie von der Ankunftsgesellschaft stigmatisiert werden als diejenigen, die es nicht geschafft haben und ja, die sich im Wenn Grunde Sie das mal konkret machen, also was sind das für Leute? Lässt sich das von den Herkunftsländern bestimmen? Sind es die Türken? In der Tat, es gibt ein großes Problem, das sollte man nicht leugnen. In der Tat gibt es in der türkischstämmigen Population, weil sie eine relativ große Migrationspopulation war. Also je kleiner die Gruppe derer ist, die in eine Gesellschaft einwandern, umso unproblematischer ist es. Weil es nämlich meistens Arbeitsmigranten eher Leute sind mit hohen Aspirationen und die kommen schon unter. Das heißt, je mehr Gruppen einwandern, umso besser für eine Gesellschaft. Je größer die Gruppen sind, umso problematischer ist es. Und eine dieser Gruppen, das war übrigens bei den Italienern auch schon so. Die haben immer eine starke Gruppe von Migrationsverlierern hervorgebracht, die quasi auf der Strecke geblieben sind. Und wir haben das auch bei den Türken, haben wir eine solche Gruppe, die auf der Strecke geblieben ist. Und wir haben sie bei den arabischen Bürgerkriegsflüchtlingen, eine Gruppe, die auf der Strecke geblieben ist. Insbesondere, wenn sie, es gibt eine bestimmte Gruppe mit arabisch-libanesischem Hintergrund, wo wir diese Migrationsverlierer ausmachen können, die dann auch oftmals als ausbildungsmüde Jugendliche in den Hauptschulen, in Bildungswerken auffallen. Und es sind meistens mehr die Jungen als die Mädchen. Wenn wir dieses Panorama der Ausgeschlossenen jetzt noch vervollständigen, Sie haben jetzt gesprochen von den bildungsfernen Jugendlichen, so fasse ich es mal zusammen, und den Migranten. Es gibt aber auch noch die alleinerziehenden Mütter und innerhalb Deutschlands diejenigen, die im Osten leben, die Ostdeutschen, die offenbar verstärkt von dieser Exklusionsproblematik betroffen sind. Die können wir relativ gut identifizieren. Das sind die Gruppe der heute etwa 60-Jährigen, die über die 90er Jahre eine In-und-Out-Biografie prekärer Beschäftigung hatten. Das heißt, mal beschäftigt waren, dann wieder nicht beschäftigt waren, dann wieder in einer Abfanggesellschaft und so weiter. Das ist ein ständiges In-und-Out und über die 90er Jahre auch man sagen kann, dass sie längere Zeit nicht beschäftigt waren, als beschäftigt waren. Also nie, sie sind in der Regel gar nicht die ganze Zeit arbeitslos gewesen. Es ist eigentlich nicht die Gruppe von Langzeitarbeitslosen, sondern es ist eine Gruppe, die immer hin und her gestoßen worden sind von Beschäftigung und Nichtbeschäftigung, vor der wir übrigens heute sagen können, das ist die Kernpopulation einer Gruppe, von der wir relativ sicher sagen können, dass sie in die Altersarmut gehen werden. Und die haben von ihrem gesamten Lebensstil, von ihrer gesamten Lebensauffassung, insbesondere wenn sie als agrarische Facharbeiter in der DDR gearbeitet haben und zu diesen 80-85% gehören, die jetzt auch in den neuen landwirtschaftlichen Betrieben nicht mehr gebraucht werden können, die haben für sich das Gefühl, dass nicht nur ihre Arbeitskraft, sondern ihr gesamter Lebenszuschnitt überflüssig geworden sind. Wenn sie heute beispielsweise in Mecklenburg-Vorpommern ein solcher sind oder eine solche, dann haben sie den Eindruck, dass sie in die Zukunftsvision dieser Landschaft schon gar nicht mehr hineinpassen. Denn die Zukunftsvision dieser Landschaft ist Tourismus, ist das Florida Deutschlands zu werden. Und da passen diese Leute nicht mehr rein, die früher am Freitag eine Flasche Schnaps für sich alleine getrunken haben und im Grunde sonst so einen etwas stieren Eindruck machen für die anderen. Und die haben sich im Grunde in ihre kleinen Häuser zurückgezogen. Und für sie ist in der Tat der Eindruck, dass sie zu den Überflüssigen in einer gesellschaftlichen Entwicklung gehören. Auch nicht mehr zu der profitierenden Rentnergeneration, der heute 70- bis 80-Jährigen, sondern jetzt der 60- bis 65-Jährigen, die eine problematische Versorgung, einen problematischen Lebenszuschnitt haben und teilweise auch eine problematische politische Orientierung. von der Gesamtgesellschaft. Denn sie wählen manchmal NPD, manchmal Linke und es ist völlig volatil, zu welcher Partei sie eigentlich hin. Noch ein Wort zu den alleinerziehenden Müttern, um diese Phänomenologie der Ausgeschlossenen zu vervollständigen. Also die alleinerziehenden Mütter, es ist immer noch das größte Armutsrisiko, ist nicht Arbeitslosigkeit in der Bundesrepublik, sondern das stärkste Armutsrisiko ist Trennung oder Scheidung. Insofern sehen Sie, dass dann die familiale Konstellation ein außerordentlich wichtiger Faktor für die Einordnung in die soziale Hierarchie ist. Nun ist der Begriff der alleinerziehenden Mütter insofern ein problematischer Begriff, als wir viele, viele alleinerziehende Mütter haben, denen es relativ gut geht und die fest eingebunden sind in die Strukturen unserer Gesellschaft. Es kann aber sein, und man kann eine bestimmte Gruppe identifizieren von alleinerziehenden Müttern, die sich aus einer bestimmten Generationslage heraus durch eine Art hybrides Qualifikationsprofil auszeichnen. Das heißt, bei Geburt der zweiten Tochter und Trennung von dem Mann sich beispielsweise bei einem Universitätsabschluss in Pädagogik für ein Familienhilfeprojekt spezialisiert haben und dann ganz tolle Arbeit geleistet haben, aber nie eine Art von qualifikatorischen Scheinerwerb erworben haben. Und diese Gruppe kann eine große Verwundbarkeit ausbilden. Und dann kann aus einer Frau, die die meiste Zeit ihres Lebens als Alleinerziehende das Gefühl hatte, eine souveräne Jongleurin ihrer Existenz gewesen zu sein, plötzlich eine erschöpfte Alleinerziehende wird, der im Grunde der Mut verloren gegangen ist, die Energie verloren geht, die Regie über das eigene Leben zu haben. Und dann kann es passieren, dass einen die Einladung zu einem 50. Geburtstag zu einer Freundin völlig aus der Bahn wirft, weil man plötzlich merkt, ich will nicht auf die Schulter geklopft kriegen, ich will nicht danach gefragt werden, wie es mir geht, und man bleibt weg und dann ist das Schlechteste und Schlimmste, was man machen kann. Dann beginnt eine Spirale der sozialen Vereinsamung, die am Ende möglicherweise ins Soziale ausführt. Ja. Diese Ausgeschlossenen, die Sie jetzt beschrieben haben, werden offenbar in der letzten Zeit auch von denjenigen, die der Mittelschicht zugehören, die nicht in den unteren Regionen unseres Gesellschaftshauses logieren, stärker wahrgenommen. Woran liegt dies? Ist die Mittelschicht mittlerweile selbst bedroht? Hat sie selbst die Angst, sie könnte womöglich zu diesen Ausgeschlossenen bald gehören? Also faktisch ist die Mittelschicht bei uns immer noch sehr stabil. Und wenn man einmal in der Mittelschicht ist, aufs Ganze gesehen, ist man in einer außerordentlich gesicherten Position. Gleichzeitig kann jeder aus der Mittelschicht eine Geschichte von jemandem erzählen, der im schwarzen Loch verschwunden ist. Und das ist die Situation, mit der wir zu tun haben, dass es eine Art von Generalisierung von Einzelgeschichten in den mittleren Lagen unserer Gesellschaft gibt, die einem deutlich machen, man ist doch auch in einer verwundbaren Position. Das kommt daher, dass im Grunde durch eine verstärkte Kultur des Wählens, des Wählenmüssens, auch das Bewusstsein Platz greift, dass man falsch gewählt hat, den falschen Beruf ergriffen hat, in den falschen Betrieb gewechselt ist, den falschen Partner sich genommen hat, für die Kinder die falsche Schule gewählt hat, den falschen Universitätsort. Und es gibt so ein irritiertes Zittern innerhalb der Mittelklassen in Deutschland, wo immer mehr das Gefühl sich ausbreitet, dass man durch falsche Wahlen sich im Grunde in eine problematische Position manövriert selber, wo sich nicht mehr die Chancen kumulieren im eigenen Leben, sondern die Risiken im eigenen Leben kumulieren. Das ist die Irritation, die wir in der Mittelschicht im Augenblick haben, die sich etwa dadurch äußert, dass wir eine in der Gesellschaft mir immer deutlicher werdende Kultur der sozialmoralischen Ansteckungsangst haben. Man sucht die Selbstähnlichkeit. Die Milieus schotten sich voneinander ab, was man beispielsweise an den Heiratsmärkten studieren kann. Der klassische Chefarzt hat noch vor 30 Jahren die Krankenschwester geheiratet. Heute heiratet er die Kollegin und nicht mehr die Krankenschwester. Das heißt, insbesondere über den großen Bildungserfolg der Frauen homogenisieren, schließen sich die Heirats- und Beziehungsmärkte und man sucht immer mehr die Selbstähnlichkeit für sich wie für die eigenen Kinder. Und man beginnt das Gefühl dafür zu verlieren, dass es Leute innerhalb der Gesellschaft gibt, die anders leben, andere Chancen haben und die in irgendeiner Weise auch in Kontakt mit einem stehen, jenseits eines reinen marktvermittelten Kontakts, dadurch, dass man sich am Hauptbahnhof in einem Backshop irgendein belegtes Brötchen kauft. Werfen wir einen Blick nach oben von Seiten der Mittelschicht aus. Sie haben jetzt beschrieben, wie sie sich nach unten sozusagen immer stärker abzugrenzen versucht, wie die soziale Segregation zunimmt. Es scheint aber auch gleichzeitig so zu sein, dass sich die Reichen oder die Superreichen, von denen in diesen Tagen natürlich viel die Rede ist, weil wir von den enormen Boni erfahren und Abfindungen, mit denen diese Leute zum Teil in ihren Vorstandsetagen operieren, dass diese Reichen sich auch zurückziehen aus der Verantwortung für die Gesellschaft. Sigmund Baumann spricht etwa von der Sezession der Erfolgreichen, also einem sich zurückziehen aus der Gemeinschaft heraus, zum Teil auch aus den Ländern heraus, die fluktuieren um die Welt. Sie haben keine Verpflichtung mehr gegenüber den Ländern, in denen sie arbeiten. Wie kam es denn dazu, dass sich gewissermaßen diese Gesellschaft in diese Teile auseinandergesplittert hat? Also Sie haben denn es war ja so, früher offensichtlich war die soziale Mobilität größer und die Verantwortung fürs Gemeinwesen geteilter. Genau. Also normativ gesehen ist es ganz eindeutig so, dass wir jetzt dabei sind, eine wichtige normative Ressource zu verlieren, die für die Nachkriegsentwicklung besonders in Deutschland sehr wichtig war. Das war das Bewusstsein der allgemeinen und kollektiven Kriegsfolgebetroffenheit. Wir saßen alle in einem Boot, insofern wir alle nach 45er waren und im Grunde alle gemeinsam mit der Abarbeitung, mit der Bewältigung des Krieges und des Völkermordes zu tun hatten. Das ist sozusagen der mentale Hintergrund für die Sozialpartnerschaft gewesen. Diese Ressource ist aufgebraucht. Und Sie haben absolut recht, wir haben gleichzeitig eine Tendenz, dass weniger die Reichen als die Erfolgreichen sich von den Erfolglosen versuchen zu dissoziieren. Wir können relativ gut in der Sozialstruktur eine Gruppe von Leistungsindividualisten identifizieren, übrigens deutlich stärker in Ostdeutschland als in Westdeutschland, die das Bewusstsein teilen, gemeinsame Werte sind Lüge, der Staat ist in den Händen von Beutepolitikern und Gewerkschaften sind sowieso zu nichts Nutze. Das ist also die Idee, nur mein Eigentum, nur das, was ich mir persönlich erworben habe, nur die Rente, die ich mir in einer privaten Rentenversicherung geschaffen habe, die erlaubt es mir, den erreichten Sozialstatus zu sichern. Das Einzige, was die Gruppe der Leistungsindividualisten im Augenblick ein bisschen wieder in Fasson geraten lässt, ist die Erkenntnis, dass sie von ihren Spareinlagen, die sie in Fondsgesellschaften angelegt haben, durch die Finanzmarktkrise etwa ein Drittel verloren haben. Und im Grunde ihre Vorstellungen einer Splendid Isolation mehr und minder beginnen aufgeben zu müssen, weil sie sich im Grunde verspekuliert haben. Nun war ja traditionellerweise bei uns der Staat diejenige Institution, die diese soziale Ungleichheit abzumildern beauftragt war. Was kann denn die Politik heute tun, um die jetzt von Ihnen beschriebene Logik der Exklusion zu unterbrechen, um diese soziale Ungleichheit, die Sie beschrieben haben, abzudämpfen, aufzulösen? Ich weiß nicht, wie optimistisch wir da sein sollten, aber zumindest diese weitere Verschärfung des Auseinandertreibens der Gesellschaft zu unterbrechen. Die Politik kann etwas tun, insofern sie den Begriff des Staates wieder in einer genügenden Weise deutlich macht. Es ist in der Tat so, wir haben keinen anderen Begriff des Allgemeinen als die des Staates. Natürlich gibt es die Staatsbedürftigkeit der Gesellschaft. Das ist etwas, was wir jetzt allgemein ja wieder entdecken. Das heißt, wir sind im Grunde am Ende einer bestimmten geschichtlichen Epoche, die man vielleicht dadurch charakterisieren konnte, dass wir eine Umwendung von ehemals öffentlichen Gütern in private Güter konstatieren konnten. Also Bildung wird privatisiert, Gesundheit wird immer mehr privatisiert, Sicherheit wird immer mehr privatisiert, von einem garantierten öffentlichen Gut zu einem umkämpften privaten Gut. Im Positiven gesehen könnten wir sagen, wir beginnen uns jetzt wieder in einer Periode einer Kultur der öffentlichen Güter zu bewegen. Also, dass die Periode der Privatisierung der öffentlichen Güter zu Ende ist und wir jetzt wieder eine neue Dignität der öffentlichen Güter entdecken. Das wäre die positive Version der Gegenwart. Da kann die Politik etwas tun im Sinne des Ausbaus einer Kultur der öffentlichen Güter. Sie hat ein strukturelles Problem, mit dem sie nicht zurechtkommen wird. Das besteht darin, dass die Logiken der Koordination unserer Gesellschaft, beispielsweise Tarifverhandlungen, dass diese eingespielten Formen der Kooperation möglicherweise nicht mehr in der Lage sind, die realen Prozesse der Desorganisation überhaupt nur zu reflektieren. Weil es da um Probleme geht, für die es noch gar keine Sprecher gibt. Weil es um Gruppen geht, die sich noch überhaupt nicht als Gruppen konstelliert haben und sich auf die gesellschaftliche Agenda gesetzt haben. Ein sehr geschätzter Kollege von mir, Klaus Offe, hat das mal so zum Ausdruck gebracht: Der Kapitalismus, so wie wir ihn kennen, hat etwas Wunderbares hervorgebracht, nämlich Ausgleichsprozeduren zwischen den potenziellen Verlierern und den potenziellen Gewinnern unseres Wirtschaftssystems. Die potenziellen Gewinner sind die Geldvermögensbesitzer. Die potenziellen Verlierer sind diejenigen, die nichts anderes zu verkaufen haben als ihre Arbeitskraft. Und der institutionalisierte Klassenkampf hat Formen des Ausgleichs zwischen denen erfunden. Ganz schlimm wird es für die, die weder zu den Gewinnern noch zu den Verlierern gehören, sondern zu denjenigen, die gar keine Stimme in diesem Spiel haben. Das ist eine dritte Position, das sind die Ausgeschlossenen, die da sind, die Probleme machen, aber man weiß überhaupt nicht, wie diese Probleme, wie ihre Lebenswirklichkeit in die koordinativen Ausgleichsspiele unserer Gesellschaft eingebracht werden kann. Das heißt, es kann sein, dass wir auf längere Sicht zu einem Auseinanderentwickeln des koordinativen Kapitalismus und seiner desorganisierenden Seiten kommen und damit wirklich man sagen muss, dass der Staat da auch nichts mehr machen kann, sondern da ist wirklich die berühmte Zivilgesellschaft gefordert und zwar nicht nur als eine Idee für Gutwetterzeiten, sondern als eine belastungsfähige Zivilgesellschaft, die für Leute aufkommt, die keine Stimme in dem staatlichen Handicap-Logik haben. Ja, und aufkommt in einer Weise, wenn ich sie richtig verstehe, nicht nur im Sinne dessen, dass wir sie durchfüttern und alimentieren mit sozialen Transfers, also Umverteilung in einem rein ökonomischen Sinn, sondern auch in dem Sinn, dass diesen Menschen Respekt gezollt wird, dass sie in einer Weise in die Gesellschaft hineingenommen werden, nicht nur indem man ihnen genügend Geld gibt, damit sie ihr Leben fristen können, sondern ganz sie genau. Brauchen eine Form der Anerkennung. Genau, also ich habe das vor einiger Zeit mit einem sehr reflektierten Vertreter der Tafelbewegung in Deutschland besprochen, der hat mir ganz klar gesagt, noch eine Tafel, die Almosen, Nahrung verteilt, sozusagen ein anderes Aldi-2-System brauchen wir eigentlich gar nicht. Wir müssen eigentlich lehren können, eine Kultur, wie man Nahrung zubereitet, wie man kochen kann, wie Häuslichkeit wiederhergestellt werden kann. Das ist eigentlich das Problem. Respekt für Häuslichkeit, Respekt innerhalb des familialen Lebens und damit die Vorstellung, dass man für sich selber nur einen Begriff gewinnt, nur ein Gefühl für sich gewinnt, wenn man irgendeine Art von öffentlicher Resonanz hat.